Zeit, die Wahrheit an sich zu bringen. Ich denke, jeder, der wie du ist, sollte sich am besten sofort umbringen. Denn was nützt ein Leben ohne erkennbare mentale Funktion? Und wenn doch, sind sie beschränkt auf einfache Emotionen. Zum Beispiel spürst du Hass, wenn du einen Ausländer siehst. Und fängst an zu weinen, wenn dein Verein nicht im Heimspiel siegt. Wenn dir niemand den Weg zeigt, wirst du panisch und kriegst Angst, um deine Männlichkeit zu zeigen. Sieht dein Kopf aus wie ein Schwanz, Dickhead. Bist das Letzte, was das Leben zu bieten hat bei dir. Hat die simple Zeitung leider nicht vernünftig geklappt. Und Fakt ist, dass dein Leben zum Problem für uns alle wird. Weil du meinst, du dürftest andere Leute beurteilen, also stirb. Denn eine Heilung ist bei solch einer Krankheit nicht in Sicht. Fast wie AIDS bist du tödlich. Also ist jedes erdenkbare Gift gegen deinesgleichen zu verwenden. Ich sammle Spenden, um mich zu erweichen, dich zu streichen und dein Leben zu beenden. Doch damit nicht genug ist, muss noch viel weiter gehen. Um die Wurzel zu kappen, müssen wir das System gut verstehen. Aber der Widerstand der Leute gegen uns wird heftig sein. Denn in jedem braven Bürger ist ein brutales Nazischwein. Das ist die Realität, die Mentalität ändert nicht die Zeit, sondern unser Widerstand. Ich bin dazu bereit, also befreit euch selber von der Angst des sicheren Lebens. Wenn wir alle gemeinsam springen lassen, wir die Erde erbeben. Um, fragt man sich, wer ist ja eigentlich verrückt? Die Psychopathen der Klapse oder die Leute, die draußen einen Zug über uns neue Matratze klatschen, über ihre Nachbarn lachen, es aber nicht schafft, was gegen ihre kranken Zugungen zu machen. Liegt es vielleicht daran, dass sie arme Opfer des Systems sind, oder sind sie einfach nur dämlich und auf beiden Augen blind? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall kennst du ein, kennst du sie alle. Individuum zu sein heißt dabei sein. Auf jeden Fall kann man vereinfachend sagen, sie sind schuld an dieser Lage, denn Antworten kennen sie alle, egal auf welche gestellte Frage. Sie ahnt zwar, dass ihr Arsch dann auf Grundeis läuft, doch wird jeder zweifelnde Gedanke gekonnt in Bier ersäuft. Klug, klug, Informationsblatt Nummer 1, die blöd, redet den Leuten ihre abgefuckte Realität schön, denn ohne Gedankenkontrolle kann kein System funktionieren. Also fängt man an, die Welt schön in Schubladen zu portionieren. So wird alles viel einfacher, man greift nach dem nächsten Feindbild, das vor deiner Haustür rumhängt, das Gesicht ein wenig vergilbt. Hat man ein Opfer gefunden, lässt man seine Wut raus. Schmarotzer sind jetzt alle ohne Auto, Haus und Pony. Gekonnt wie ein Showmaster, kommt dann das große Gelaber. Von wegen vier Steuerzahler, hassen euch scheiß Schwarzfahrer. Weil ihr seid die wahren Narren, in den Knast sollte man euch karren. Die einzige richtige Antwort auf diese Wichser ist die Knarre.